NDR 3 mit dem Schulfunk. Zuerst ein Blick auf unser Wiederholungsprogramm. Wir beginnen mit einer Erdkundesendung zum Thema Eingriffe in den Naturhaushalt. Der Assuan-Staudamm und die Folgen. Um 11.30 Uhr folgt in der Reihe Literatur eine Sendung mit Gedichten von Nikolaus Becker, Ernst Moritz Arndt, Georg Herweg und Max Schneckenburg über den Deutschen Rhein. Um 11.50 Uhr Verkehrserziehung. Heute die Sendung Carsten hatte einen Unfall. Soweit die Übersicht. Und nun unsere Sendung Der Assuan-Staudamm und die Folgen. In meinem letzten Urlaub war ich in Ägypten. Ja, gewiss, Pyramiden, Kamele, Dattelpalmen, alte Tempel. Aber gesehen habe ich auch diesen Damm, den größten Staudamm der Welt. 111 Meter hoch und quer durch den Nil, südlich von Assuan. Und der See hinter dem Damm, so lang wie von Hamburg bis Mannheim, 10-mal so groß wie der Bodensee. Wenn man so davor steht, dann sieht es so aus wie: Hoppla, jetzt machen wir hier die Wüste fruchtbar. Das sollte er auch, der Sad el-Ali, wie der Assuan-Hochdamm arabisch genannt wird. Gebaut wurde er in 10 Jahren, von 1960 bis 1970. Der damalige ägyptische Ministerpräsident Gamal Abdel Nasser hatte versprochen, dass sich die Baukosten von 4 Milliarden Mark in nur 2 Jahren bezahlt machen würden. Damals war dieses gigantische Projekt der größte Eingriff des Menschen in den Naturhaushalt. Und heute gilt er als ein Musterbeispiel für einen Fehlgriff. Gerade wegen der Größe des Projekts haben die Gutachter die Vielzahl der Folgen nicht mehr übersehen können. Ja, es ist überhaupt fragwürdig, ob das bei so unerhört großräumigen Eingriffen jemals möglich ist. Bis heute allerdings dürfen ägyptische Wissenschaftler ihre Ergebnisse über Folgeschäden des Sad el-Ali im Lande nicht veröffentlichen. Doch schon im Jahr der Einweihung, 1971, sickerten erste Meldungen durch. In der Washingtoner Redaktion der damals weltbekannten Illustrierten Life studiert ein Redakteur Zeitungsüberschriften. Liegt ein Fluch über Nassers Staudamm? Assuan-Damm mehr Ärger als Nutzen. Der Sad el-Ali, Erfolgsprojekt oder Fehlplanung? Mensch, Peter, ich glaube, das ist mal ein Thema für uns. Hör auf, mit der Geschichte fällst du auf den Bauch, Henry. Wieso das denn? Ja, das ist doch hochpolitisch. Ach, wieso denn politisch? Weil die Ägypter ihren Hochdamm mit dem Geld und mit der Hilfe der Sowjets gebaut haben. Möglich. Aber meinst du, diese Meldungen hier seien nur aus lauter Schadenfreude entstanden? Die Möglichkeit lag tatsächlich nahe, denn Amerika und Großbritannien hatten seinerzeit eine Beteiligung am Assuan-Projekt abgelehnt. Ägypten hatte einen Kredit in Höhe von 200 Millionen Dollar beantragt, zugleich aber für genau dieselbe Summe im Ostblock Waffen eingekauft. Für Rüstung gegen Israel. Daraufhin zog die Weltbank ihre Kreditzusage wieder zurück. Und so machten die Russen das Geschäft und bauten für Präsident Nasser den Sad el-Ali. Dennoch, die Live-Redakteure erfuhren bald, dass die westlichen Zeitungsmeldungen über katastrophale Folgen des Dammbaus nicht etwa hochgespielt waren. Sieh mal, Peter, ihr schickt uns eine italienische Journalistin einen Bericht. Die hat offenbar das Gebiet am Nil bereist. Und sie hat in Kairo sogar mit ägyptischen Wissenschaftlern gesprochen. Okay, lies vor, was schreibt die denn? Ja, hier, die bringt ganz genaue Zahlen. Der Nilschlamm, schreibt sie, der früher die Felder Ägyptens gedüngt hat, bleibt jetzt im Stausee zurück. Klar, nicht? Das kostet die Ägypter jährlich 435 Millionen Mark. Eieiei. Weil sie jetzt 1,8 Millionen Tonnen Kunstdünger importieren müssen. Ja, und dann fehlt der Nilschlick auch den Bauern, die ihn als Grundstoff für Ziegel zum Hausbau benutzt haben. Seit Jahrtausenden, schreibt sie. Wie ist das mit dem Nilschlamm? Seit Jahrtausenden befruchtete der Nil die Felder links und rechts an seinen Ufern. Denn einmal im Jahr wurden die Felder vom Nil überschwemmt. Dabei setzte sich der fruchtbare Schlamm auf den Feldern ab. Die Bauern zogen sich so lange in ihre höher gelegenen Dörfer zurück und beobachteten ängstlich den Fluss, denn je höher der Nil über die Ufer trat, desto mehr düngender Schlamm konnte sich absetzen und desto besser geriet die nächste Ernte. Die alten Ägypter hatten sogar ein Maß dafür. Sie maßen nach Ellen. Eine Elle ist etwa 70 Zentimeter lang. Die Elle war das Maß für die Höhe des Wasserstandes. Stieg der Wasserstand nur 12 Ellen hoch, so bedeutete das Hunger. 13 Ellen aber schon Genügsamkeit, 14 Ellen Freude, 15 Ellen Sicherheit und ein Wasserstand von 16 Ellen bedeutete Überfluss. Natürlich, wenn man den Fluss nun mit einem Damm zu einem See aufstaut, dann kommt das Wasser im See zur Ruhe und setzt dort all seinen fruchtbaren Schlick ab. Und gestaut wird der Nil schon seit 1964, als der Damm in seiner ganzen Höhe noch gar nicht fertig war. Dass die Ägypter nun Kunstdünger kaufen müssen, das haben sie natürlich vorher gewusst. Das meint auch der misstrauische Redaktionskollege Peter Norton. An dem Aswan-Projekt haben lange vor Baubeginn so viele Sachverständige und Gutachter gearbeitet, dass denen... Natürlich haben die das mit einkalkuliert. Aber sie haben eben auch vorausberechnet, dass der Stausee längst vollgelaufen sein müsste. Dass die Turbinen Elektrizität erzeugen, dass eine Industrie sich ansiedeln kann, die dann den Kunstdünger im eigenen Land erzeugt. Und der See ist nicht vollgelaufen? Unsere italienische Journalistin schreibt, noch nicht einmal halb voll. Und sie beruft sich auf ägyptische Fachleute, die sagen, der See wird auch niemals voll. Ein See, über 500 Kilometer lang, mitten in der Wüste, so nahe am Äquator, da verdunstet weit mehr Wasser, als man berechnet hat. Ach, das ist ja interessant. Ja, ich finde auch, darüber sollten wir einen Bericht bringen. Wo wohnt denn diese Journalistin? In Rom. Ich rufe sie an. Die soll das nächste Flugzeug nach Washington nehmen. Dann sprechen wir mit ihr und sehen dann, was an dem Thema dran ist. Okay, dann können wir uns auch gleich ein Urteil darüber machen, ob sie zuverlässig arbeitet. Schon am nächsten Tag packte die italienische Journalistin Lucia Marciano alle ihre Aufzeichnungen zusammen, die Notizen und die Tonbänder von ihren Interviews und flog nach Washington. Zu dritt diskutierten sie in der Live-Redaktion nun über die Schwierigkeiten und Probleme, die durch den Bau des Assuan-Hochdamms entstanden sind. Signora Marciano, wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema gekommen? Als ich die ersten Meldungen las über Sorgen mit dem Staudamm und dem Stausee, da habe ich mir gesagt, ein so gewaltiges Projekt muss ja das Gleichgewicht der ganzen Landschaft erschüttern. Inzwischen steht fest, dass die Folgen 1000 Kilometer stromabwärts reichen. Da werden jetzt Brücken unterspült, das Land im Delta versalzt und sogar im Mittelmeer noch... Langsam, langsam. So schnell können wir nicht folgen. Fangen wir doch mal beim Stausee an. Ja, wie ist es denn nun eigentlich mit der Höhe des Wasserspiegels? Also, direkt am Staudamm könnte man den Wasserstand genau ablesen. Aber da kommt man zurzeit nicht hin. Das ist alles Sperrgebiet. Und wann wird der See vollgelaufen sein? Wahrscheinlich nie. Die ägyptischen Wissenschaftler mochten sich darin nicht festlegen. Aber ich habe da ein Gespräch auf Band mit dem Professor Abdel Fattah Goher. Er ist wohl der bedeutendste Süßwasserbiologe Ägyptens. Ah ja, das Band würde ich gerne hören. Haben Sie einen Kassettenrekorder? Aber sicher. Moment. Hier. Bitte? Herr Professor, im Jahre 1970 sollte der Stausee schon voll sein. Jetzt habe ich beim Lake Nasser Entwicklungszentrum in Assuan erfahren, dass er seinen höchsten Wasserspiegel erst im Jahre 1982 erreicht haben wird. Das ist eine Schätzung. Genau weiß man das nicht. Und woran liegt das? Ach, der Schlamm, der Nilschlamm. Sie verstehen, er hat den Seegrund, wie sagt man, zwar abgedichtet, ja, aber da gibt es eine 480 Kilometer lange Flanke. Dort liegt der sehr poröse nubische Sandstein, verstehen Sie? Ja. Da versickert zurzeit noch viel Wasser im Boden. Wie viel Wasser? Wie groß ist die Menge? Ach, das ist nicht genau bekannt. Aber sehr, sehr viel Wasser ist es schon. Es dauert sehr lange, bis der See voll sein wird. Was schätzen Sie? Wie lange wird es dauern? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht kann es noch dauern 200 Jahre. An dieser Stelle müssen wir dem zeitlichen Ablauf unserer Geschichte vorgreifen. Wegen einer neuen Katastrophenmeldung, die auch mit dem Schlick im Staudamm zu tun hat. Natürlich muss das Staubecken für den Stausee geräumig genug sein, um den Nilschlick aufnehmen zu können. Er soll ja nicht die Auslassröhren der Turbinen verstopfen. Daran hatten die Planer auch gedacht. Erst in 500 Jahren, so hatten sie berechnet, würde der Schlick für die Turbinen Schwierigkeiten machen. Der aus Ägypten stammende Privatdozent Dr. Fuad N. Ibrahim vom Institut für Geographie und Wirtschaftsgeographie der Hamburger Universität studierte 1981 die Verhältnisse am Stausee. Sein Ergebnis? Schon in absehbarer Zeit wird das Staubecken mit Schlamm aufgefüllt sein. Die Planer hatten übersehen, dass sich der Schlick vorzugsweise direkt vor dem Damm ablagert. Sie konnten nicht vorhersehen, dass die Pflanzenwelt im äthiopischen Hochland, also am oberen Nil, so rasch zerstört wird, wie es gegenwärtig geschieht. Entblößter Boden wird vom Wind in den Fluss geweht, der ihn in den Stausee schwemmt. Die Zeit, bis der See völlig verschlickt ist, wird sich drastisch verkürzen. Doch zurück zu unserer Geschichte. Lucia Marciano hatte den Redakteuren erzählt, dass pro Jahr 15 Milliarden Kubikmeter Wasser an den Flanken des Sees im Boden versickern, nach inoffiziellen Schätzungen. Aber irgendwann muss doch der Nilschlick auch mal die Flanken verstopfen. Gewiss, die Sickerverluste werden mal aufhören. Aber inzwischen steht fest, dass ebenso viel Wasser verdunstet. Und daran wird sich nichts ändern. Auch diese Wasserverluste durch Verdunstung haben die Planer unterschätzt. Erheblich. Wie heiß und wie trocken die Luft am Aswan-Stausee ist, davon habe ich mir vor meiner Ägyptenreise auch keine Vorstellung machen können. Trocken wie eine Mumie. Die 2000 russischen Techniker, die am Aswan-Hochdamm mitgearbeitet haben, konnten nur nachts arbeiten. Sie waren die Hitze nicht gewohnt. Für sie mussten 3000 Scheinwerfer aufgestellt werden. Unter der Sonnenglut bei Tage erwärmt sich nun der Wüstensand schneller als die Seeoberfläche. Die heiße Luft über der Wüste steigt dann in die Höhe und es weht ein Wind vom See herüber zum Land. Abends ist es genau umgekehrt. Da kühlt sich der Wüstensand schneller ab als das Seewasser. Über dem See steigt die warme Luft auf und der Wind weht jetzt von der Wüste auf den See hinaus. Nun ist der Stausee ungefähr ein Drittel so groß wie das ganze Land Schleswig-Holstein. Und auf dieser riesigen Seefläche weht beständig ein recht steifer Wind, der die Verdunstung des Wassers beschleunigt. Die wirklich auftretenden Windgeschwindigkeiten haben die Wissenschaftler nicht genau vorausberechnen können. Damit hängt es auch zusammen, dass tatsächlich 50% mehr Wasser verdunstet, als die Sachverständigen angenommen haben. Hinzu kommt noch, dass sich jetzt auf dem See die Wasserhyazinthe ausbreitet, ein übrigens sehr hübsches Unkraut, das an der Wasseroberfläche treibt, aber diese Pflanze verstärkt die Wasserverdunstung noch mehr. Das Wasser fehlt nun nicht nur den 12 Turbinen im Staudamm. Die 12 Turbinen sollen 10 Millionen Watt Energie liefern für die Industrie. Das Wasser fehlt auch zur Bewässerung des bisher unfruchtbaren Landes. Aber es gibt noch mehr unvorhergesehene Schwierigkeiten, wie die Journalistin den beiden Redakteuren berichtet. In den Gebieten, die jetzt neu urbar gemacht und schon bewässert werden, hat sich die Malaria-Mücke stark ausgebreitet. Auch das Gelbfieber ist häufiger geworden. Aber gegenüber Tropenkrankheiten reagieren die Ägypter gelassen. Trotz der Tropenseuchen, sagte mir ein ägyptischer Wissenschaftler, hat sich unsere Bevölkerung immer noch vermehrt. Produziert denn wenigstens die Landwirtschaft jetzt mehr als früher? Ja, sicher. Ungefähr die Hälfte mehr. Aber da tickt nun eine Zeitbombe. Der Boden versalzt bis ins Delta hinunter. Stopp mal, wieso? Der Boden versalzt? Und das hängt auch mit dem Aswan-Projekt zusammen? Ja, sicher. Auf den Feldern verdunstet die Feuchtigkeit. Und das Wasser, das nun aus der Tiefe des Bodens nach oben steigt, hat Salze gelöst, die beim Verdunsten auf der Bodenoberfläche zurückbleiben. Na, Augenblick. Früher wurde doch auch bewässert und... Ja, aber früher hat der Nil, wenn er einmal im Jahr über die Ufer trat, das Salz weggeschwemmt. Heute bleibt es liegen. Tatsächlich. Der steigende Salzgehalt in den Böden des Niltals bereitet den Ägyptern beträchtliche Sorgen. Die Gefahr, dass aus dem Bodenuntergrund Salz aufsteigen kann, ist in Ägypten schon seit langem bekannt. Die moderne Bewässerung geht auf Mohammed Ali zurück, der die Baumwollkultur in Ägypten eingeführt hat. Er ließ schon im Jahre 1833 unterhalb von Kairo ein kleines Stauwerk errichten. Und bei Aswan, etwas unterhalb des jetzigen Hochdamms, haben die Engländer im Jahr 1902 einen kleinen Staudamm gebaut. Bei der ganzjährigen Bewässerung von Feldern aus solchen Staubecken stellt sich nun heraus, dass von Jahr zu Jahr mehr Salz aus dem Boden ausblüht, wie man sagt. Dadurch entstand schließlich eine Salzwüste. Man musste die Felder aufgeben und anderswo neue anlegen, bis auch die durch zu viel Salz unfruchtbar geworden waren. Durch den Staudammbau ist eine viel schlimmere Situation entstanden, wie die Journalistin zu berichten weiß. Jetzt aber wurde mit diesem 100 Meter hohen Hochdamm der ganze Nil gebändigt. Die Ägypter meinten, nun würden 30 Milliarden Kubikmeter Wasser nicht mehr jährlich nutzlos ins Meer fließen, sondern wirtschaftlich genutzt werden können. Mit dem Nilstau aber störten sie ein uraltes Gleichgewicht der Landschaft und lösten eine ganze Kette von recht unangenehmen Überraschungen aus. Das dürfte eine Menge Geld gekostet haben. Ja, richtig. Haben Sie eine Ahnung, wie viel? Schutzmaßnahmen gegen die Bodenversalzung sollen nach Angaben von ägyptischen Agrarwissenschaftlern noch einmal so teuer sein wie der ganze Staudamm. 4 Milliarden Mark. 4 Milliarden Mark? Und dann kommt noch rund 1 Milliarde dazu, die allein für das Projekt Barrierdämme veranschlagt sind. Um Himmels Willen, was ist denn das nun schon wieder? Die 10 sogenannten Barrierdämme, das sind Dämme, die den Fluss abbremsen sollen. Moment, wieso bremsen? Fließt er jetzt etwas schneller als früher? Ja, natürlich. Er hat ja jetzt keine Belastung mehr durch Sinkstoffe. Der Schlick ist im Stausee zurückgeblieben. Und der ehemals trübe Nil plätschert nun wasserklar dem Mittelmeer entgegen? Naja, so ganz klar ist er nicht. Aber die Fließgeschwindigkeit hat sich immerhin so erhöht, dass der Fluss jetzt Brücken und Dämme unterspült. 550 Brücken sind betroffen, darunter ziemlich moderne, die erst nach 1952 gebaut wurden. Die verstärkte Erosionskraft des Flusses haben die Fachleute vorher zu berechnen versucht. Und sie haben sie unterschätzt. Vom heutigen südlichsten Zipfel des Stausees bis zum Mittelmeer hat der Nil noch einen Höhenunterschied von über 120 Metern zu überwinden. Zwischen Assuan und der Nilmündung liegen einige Stromschnellen und Wasserfälle. Um den Flusslauf zu beruhigen, müssen nun Dämme gebaut werden. Dann konzentriert sich die nagende Kraft des Wassers auf die einzige Stelle, an der das Wasser über den Damm stürzt. Danach aber fließt es wieder langsamer. Inzwischen hat eine der Zeitbomben, von denen Lucia Marciano sprach, schon gezündet. Und zwar im Mittelmeer. Als der Nil durch den Hochdamm bei Assuan noch gar nicht gestaut war, da haben deutsche Fischereiwissenschaftler schon vorausgesagt, dass die Fischerei vor der ägyptischen Mittelmeerküste leiden wird. Wieso sinken denn die Fischereierträge? Das Mittelmeer ist doch rund 1000 Kilometer vom Stausee entfernt. Ganz einfach, Mr. Keefe. Früher hat der Nil mit seinem Schlick ein ziemlich großes Meeresgebiet vor seiner Mündung regelrecht gedüngt. Im Mittelmeer. Aber von diesen mineralischen Schlickstoffen leben doch nur die Algen. Ja, aber von den Algen leben wiederum die Sardinen und die Krabben. Und jetzt fangen die Ägypter keine Sardine mehr? Das ist es eben. Der Sardinenfang ist so gut wie erledigt. 1965 fing man noch 18.000 Tonnen. Seitdem fließt der Nil ohne Schlick ins Meer und 1971 wurden nur noch 500 Tonnen Sardinen gefangen. In den letzten Jahren dürfte das Ergebnis noch geringer geworden sein. Die meisten Fischer arbeiten jetzt in der Kunstdüngerfabrik in Abukir. Zum Ausgleich hatten die Ägypter gehofft, eine neue Fischfangindustrie am Stausee aufzubauen. Das ist bisher nur zum Teil möglich gewesen. Der Stausee ist ja immer noch nicht vollgelaufen und man weiß daher nicht, wo einmal seine Ufer sein werden, wo also die Fischer angesiedelt werden können. Den beiden Redakteuren von Life wurde klar, dass die Planung von vielen international bekannten Wissenschaftlern nicht dem komplizierten Natursystem aufzuzwingen war. Das war eine Geschichte wert. Mit dem Auftrag, darüber zu schreiben, flog Lucia Marciano zurück nach Rom. Sorgfältig wog sie die Pluspunkte und die Minuspunkte des Assuan-Hochdamm-Projektes ab. Sie schrieb unter anderem: 35 Millionen Ägypter zahlen heute den niedrigsten Strompreis der Welt. Mit dem Strom der Dammturbinen wird bereits ein elektrischer Hochofen betrieben. Weitere Stahl-, Aluminium- und Phosphatwerke sollen entstehen. Die landwirtschaftliche Produktion konnte um 50% heraufgesetzt werden. So gesehen bleibt der Assuan-Hochdamm Ägyptens Stolz. Lucia Marciano veröffentlichte ihren Artikel im Jahre 1971. Heute werden weitaus härtere Urteile über den Aswan-Staudamm aus dem Mund ägyptischer Fachleute zitiert. Die Illustrierte Life konnte die weitere Entwicklung aber nicht weiter verfolgen. Sie hat ihr Erscheinen inzwischen eingestellt. Was zeigt nun eigentlich die Geschichte vom Sad el Ali? Da baut man einen Staudamm, der die Fluten des Nils aufhalten soll und löst damit eine Flut schädlicher Folgen für das Land aus. Also besser keine Staudämme bauen? Nein, es gibt viele kleine Staudämme, die sich sehr günstig für den Naturhaushalt ausgewirkt haben, indem sie extreme Witterungs- und Klimafälle vergleichmäßigten, Hochfluten oder Dürre verhinderten. Was die Geschichte des Sad el Ali lehrt, hat der Hamburger Geograf Dr. Fuad Ibrahim so zusammengefasst. Das Beispiel des Hochstaudamms von Aswan zeigt deutlich, wie absolut notwendig es ist, bei Großprojekten, die stets einen schweren Eingriff in den Naturhaushalt darstellen, Vorstudien durchzuführen, um die langfristigen ökologischen Konsequenzen im Voraus abwägen zu können. Bei solchen schwerwiegenden Eingriffen darf man also nicht die Ingenieure in der Natur allein wirtschaften und planen lassen. Es müssen frühzeitig viele andere Fachleute herangezogen werden. Landwirtschaftswissenschaftler, Bodenkundler, Biologen, Meteorologen. Haben die Ägypter nun aus den vielen Fehlentwicklungen am Sad el Ali gelernt? Dr. Ibrahim sagt dazu: Wie wenig die Ägypter jedoch bisher in dieser Hinsicht gelernt haben, zeigt ihr großer Eifer bei der Planung der Katara-Senke, die in einen 15.000 Quadratkilometer großen See innerhalb der Sahara umgewandelt werden soll. Dreimal so groß wie der Aswan-Stausee soll dieser Wüstensee werden, wenn er das wird, was er werden soll. Weit fortgeschritten ist im Süden Ägyptens bereits der Yonglai-Kanal durch den größten Sumpf Afrikas. Gebaut trotz aller Bedenken von Umweltfachleuten, auch der Vereinten Nationen. Doch diese Neigung, die Natur umzukrempeln, ist nicht allein eine hervorstechende Eigenschaft der Ägypter. Sie findet sich bei allen Völkern. Es scheint so, als würde es nichts Schwereres geben, als den rücksichtsvollen, klugen Umgang mit dem Naturhaushalt zu lernen. Nach dieser Sendung aus der Reihe Erdkunde etwas Musik. Africa, Africa, ein Soul aus Kamerun. Afrika, Afrika, ein Soul aus Kamerun.